»Kein Mensch auf dieser Erde hat jemals von Darby gehört«, murmelte er. »Kein Mensch als wir sechs.« Dann machte er eine große Anstrengung und rief: »Schiffsmarte, ich bin hier, um das Zeug zu kriegen. Und ich lass mich weder von Mensch noch vom Teufel schlagen. Ich habe vor Flint keine Angst gehabt, als er noch lebte, und beim Donner, ich will's mit ihm aufnehmen, nun er tot ist. 700.000 Pfund liegen keine Viertelmeile von hier. Wann hat je ein Glücksgentleman den Rücken gewandt, wenn so viele Dollars zu holen waren? Bloß aus Angst vor einem versoffenen alten Seemann mit einer blauen Schnauze, noch dazu vor einem Toten!« Aber bei seinen Leuten war nichts davon zu merken, dass ihr Mut wieder aufwachte. Im Gegenteil, eher ein Entsetzen vor seinen ruchlosen Worten. »Man sagte, John«, sagte Mary, »komm keinem Geist in den Weg.« Und die übrigen waren so erschrocken, dass sie überhaupt nichts sagen konnten. Sie wären auseinandergelaufen, wenn sie es nur gewagt hätten, aber die Furcht hielt sie beisammen und nahe bei John, wie wenn sein Mut ihnen hätte helfen können. Der aber hatte unterdessen seine Schwäche vollständig überwunden. »Geist«, sagte er, »na, mag wohl sein. Bloß eins ist mir nicht klar. Da war ein Echo. Nun, kein Mensch hat je einen Geist mit einem Schatten gesehen, und da möchte ich wohl wissen, wie kommt ein Geist zu einem Echo? Das ist doch gewiss nicht natürlich.« Diese Schlussfolgerung schien mir ziemlich schwach zu sein. Aber man kann niemals sagen, was auf abergläubische Leute wirkt, und zu meiner Verwunderung fühlte George Mary sich sehr erleichtert. »Tja, das ist richtig«, sagte er. »Du hast den Kopf zwischen deinen Schultern, John, daran ist nicht zu tippen. Schiff rum, Martha, wir sind auf falschem Kurs, glaube ich, und wenn ich mir bedenke, es klang wie Flints Stimme, gewiss, aber doch eigentlich nicht ganz genauso, es klang mehr wie eines anderen Stimme, mehr wie, beim Deuker, Ben Gunn«, brüllte Silver. »Jawohl, das war's auch«, rief Morgan und sprang auf. »Ben Gunn war's.« »Es macht nicht so viel aus, meine ich«, sagte Dick. »Ben Gunn ist doch ebenso wenig hier wie Flint.« Aber die Älteren wiesen diese Bemerkung verächtlich zurück. »Pah, kein Mensch macht sich was aus Ben Gunn«, rief Mary. »Lebend oder tot, aus dem macht sich kein Mensch was.« Es war merkwürdig, wie ihr Mut zurückgekehrt war und wie ihre Gesichter wieder die natürliche Farbe angenommen hatten. Bald sprachen sie wieder lustig miteinander, wenn sie auch manchmal eine Pause machten, um zu lauschen, ob die Stimme nicht wiederkäme. Als sie aber nichts mehr hörten, schulterten sie bald darauf wieder ihre Werkzeuge und gingen weiter. George Mary voran mit Silvers Kompass, um sie auf der richtigen Linie an der Skelettinsel zu halten. Er hatte die Wahrheit gesprochen, ob tot oder lebendig, aus Ben Gunn machte keiner von ihnen sich was. Nur Dick hatte noch seine Bibel in der Hand und warf im Weitergehen furchtsame Blicke um sich, aber er fand kein Mitgefühl, und Silver verspottete ihn sogar wegen seiner Vorsichtsmaßregeln. »Ich sagte dir ja«, sprach er zu ihm, »ich sagte dir ja, du hast deine Bibel kaputt gemacht. Wenn man nicht mehr auf sie schwören kann, bildest du dir dann ein Geist würde sich was aus ihr machen? Ha, nicht so viel!« Und er schnipste mit seinen großen Fingern, indem er einen Augenblick stehen blieb und sich auf seine Krücke lehnte. Aber Dick war nicht zu trösten. Mir war bald klar, dass der junge Mann wirklich krank wurde. Das von Dr. Livesey vorausgesagte Fieber hatte ihn offenbar schon gepackt. Die Hitze, die Anstrengungen des Marsches und der letzte große Schreck hatten offenbar den Ausbruch beschleunigt. Hier auf der freien Hochebene war bequem zu gehen. Wir gingen jetzt etwas bergab, denn wie ich vorhin sagte, erhob die Hochfläche sich etwas nach Westen zu. Die Fichten, große und kleine, standen in weiten Zwischenräumen, und auch zwischen den einzelnen Gruppen von Muskatnussbäumen und Azaleen lagen große offene Strecken im heißen Sonnenschein.